Kundgabe 3921. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1946. Voranstellen der geistigen Arbeit. Neuer Wirkungskreis. Was euch zur Erhöhung der Seelenreife gereicht, weiß ich wahrlich am besten. Und euer Erdenschicksal wird daher immer den Bedürfnissen der Seele entsprechend sein, die es mir aber danken wird am Ende ihres Erdenlebens, dass ich ihrer Bedürftigkeit Rechnung getragen habe. Das Erdenleben währet nur eine kurze Zeit und kann euch niemals Ersatz bieten für das, was der Seele verlustig geht, so der Körper mit seinen Wünschen zu sehr bedacht wird. Denn eure Seele benötigt Zurücksetzung jener Wünsche. Alle Hindernisse für ihre Entwicklung müssen ihr hinweggeräumt werden, und solches wird immer der Körper zu fühlen bekommen, in ihm wenig zusagender Weise. Doch verlasset euch stets auf meine Liebe und Weisheit. Glaubet, dass alles, was euch betrifft, von meiner Weisheit als förderlich für euch erkannt und von meiner Liebe euch auferlegt wird. Und ergebet euch daher stets in meinen Willen, auf dass ihr selig werdet. Ihr, meine Diener auf Erden, aber müsstet ganz besonders vorbereitet werden für euer Amt in der letzten Zeit vor dem Ende. Ihr müsstet das Geistige vor das Irdische setzen und euch jederzeit vor Augen halten, dass ihr euch in meinen Dienst gestellt habt, dass ihr nicht zweien Herren dienen könnet, mir und der Welt. Eure geistige Arbeit soll euch alles sein. Zur geistigen Arbeit habe ich euch berufen. Und euer Erdenschicksal wird sich so gestalten, dass ihr diese Arbeit ungehindert vollbringen könnet. Dass ihr emsig tätig sein könnet für mich und mein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ich werde euch dem Kreis zuführen, in dem ihr wirken sollet. Und je nach eurer Liebe zu mir und zu den Mitmenschen, werdet ihr auch Erfolg verzeichnen können. Rettung irrender Seelen aus geistiger Finsternis. Bedenket, dass dies eure wichtigste Erdenaufgabe ist, für die ihr euch mir in freiem Willen angetragen habt. Bedenket, dass sie um vieles nötiger und dringlicher ist als die Behebung irdischer Sorgen. Bedenket, dass für letztere viele Menschen tauglich sind, für erstere aber, für die Behebung geistiger Not nur wenige sich bereit erklären und daher die Not an geistigen Arbeitern auf Erden groß ist. Wo ich aber solche finde, dort wird auch mein Segen allzeit erkennbar sein und ihre Schritte werde ich so leiten, dass sie segenbringend wirken können, wo große Not ist. Ihr meine Diener auf Erden, ihr wisset, dass die Zeit nur noch kurz ist bis zum Ende. Und ihr sollt diese Zeit restlos nützen für mich. Ihr sollt mein Evangelium hinaustragen in die Welt. Und ich selbst werde euch den Platz anweisen, wo ihr eure geistige Tätigkeit ausführen sollet in der kommenden schweren Zeit, die dem letzten Ende vorangeht. Wo die geistige Not groß ist, benötige ich taugliche Arbeiter, um das brachliegende Feld zu bearbeiten, guten Samen zu legen und gute Früchte zu ernten. Und so gebet euch zuversichtlich und willig, euch meinem Willen unterstellend, meiner Führung hin, denn sie ist die allein Rechte, sowohl für euch selbst als auch für die zahllosen Seelen, denen ihr Hilfe bringen sollt in geistiger Not. Harret in Geduld, bis ich euch rufe, und nützet nur jeden Tag zur eigenen Seelenreife, nehmet mein Wort entgegen, hungrigen Herzens, und lasset euch von seiner Kraft durchfluten. Leget alle eure Sorgen und Nöte, ob geistig oder irdisch, in meine Hand, und lasset mich selbst für euch sorgen, und euer Erdenleben wird wahrlich kein Leerlauf sein. Denn eine Mission zu erfüllen, wie die euch zugewiesene, erfordert mir zugewandten Willen, tiefen Glauben und Liebe zu mir und zum Nächsten. Und die Seele dessen muss reifen auf Erden, der mit dieser Mission betreut wird. Denn meine Gnade und mein Segen ist ihm gewiss. Die Zeit bis zum Ende ist nur noch kurz, doch schwer für jeden Einzelnen. Wer aber Kraft und Gnade von mir bezieht, der wird sie auch ohne Schaden an seiner Seele überleben. Er wird sie auswerten können und reich an geistigen Schätzen das Erdenleben hingeben, um ein seliges Leben dagegen einzutauschen in meinem Reich, wo er für alle Entsagungen und Entbehrungen, die ihm das irdische Leben brachte, tausendfach entschädigt werden wird, weil er mir treu blieb bis zum Ende. Amen.